Der riesige Hammerhai ist mit keinem anderen Hai vergleichbar. Er ist für mich die Krönung der Hai-Evolution. Nährt seine Jungen der Plazenta. Was ist schon ein weißer Hai? Eine Maschine schwimmt und frisst nur. Er denkt nicht wie der Swirner Mokara. Moin und herzlich willkommen zu Folge 27 vom Hai-Alarm-Podcast, auch diesmal wieder mit Benny, dem Jeskia-Handy des deutschen Hai-Film-Podcasts. Und natürlich mit Jörn, der Swirner Mogaran der deutschen Hai-Podcast-Szene. Wir haben einen großartigen Film dabei, ich werde wahnsinnig nostalgisch, wenn ich den Titel alleine höre, Sharkman. Denn hallo. Moin erstmal, genau. Grüß dich. Sharkman ist einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, aus dem Trash-Genre. Deswegen bin ich ganz aufgeregt. Sharkman ist der letzte Film, den ich gesehen habe. Okay, gut. Ja, das ist ziemlich lange her jetzt bei uns. Erst scheiterte es am Film, dann an meinem Urlaub. Und jetzt wird es immer wieder höchste Zeit. Ja, genau. Wir hatten dann ja beide irgendwie Urlaub. Und es war ganz knapp mit dem letzten Film, dass wir das nicht mal geschafft haben, weil ich dann weg war, dann war Jörn weg und jetzt bin ich demnächst wieder weg und deswegen mussten wir es jetzt noch ganz schnell hier reinbringen, weil wir seit Juli, ja, oder, nee, haben wir nur August ausgesetzt? Oder haben wir Juli? Ich glaube, August ist auch kurzfristig ausgefallen, Juli ist auch ausgefallen, weil wir Lieferschwierigkeiten hatten. Ja, ach ja, genau, die Geschichte. Genau, und es gab den nicht online auf einer legalen Streaming-Plattform. Wir hatten das denn nochmal. Das war auch Sharkman, ja, ja. Wir hatten alles schon klar. Ja, ja, genau. Ich hatte ihn zu Hause, du nicht, so. Genau. Ne? Und der kam dann irgendwie 2 Tage, nachdem wir hätten aufzeichnen können. Ja, ja. Echt? Also du bist, glaube ich, irgendwie den einen Tag weggefahren, aber, und 2 Tage später hatte ich den Film. Ja. Schöner, ja, gut, Kack. Siehste. Und anders funktioniert es ja nicht. Und wir sollen uns ja nicht mit Stress verbinden hier, sondern das soll ja Spaß machen. Deswegen. Hat's auch. Muss ich sagen. Also der Film ist super. Der ist wirklich großartig. Ja. Ja, obwohl es so lange her ist, dass wir was gemacht haben, kam jetzt nicht viel in unsere Richtung. Ich glaube, es haben alle Sommerpause gemacht. Das ist auch so scheiße, ne? Alle Podcasts machen zur selben Zeit Urlaub. Es ist wirklich so, im August hatte ich teilweise Probleme, was zu hören. Also dann habe ich... Gut, ich habe wieder Musik gehört beim Weg zur Arbeit. Ist auch nicht so schlimm, aber ganz im Gegenteil. Aber meine Liste war leer, das passiert mir. Ich konnte auch nichts hören, aber weil sich meine Frau nicht für Podcast hören interessiert, dann höre ich natürlich aus Respekt keinen Podcast. Heißt aber auch, dass ich jetzt, ich glaube, aktuell 95 Stunden ungehörtes Material in der Playlist habe. Ja, richtig. Also Liste leer hat bei mir nicht funktioniert. 120 Episoden oder so. Ich hatte mehrmals Liste leer. Gott, oh Gott. Ja, das Einzige, was ich noch in Petto habe, sind so ein paar Mint-Korrekt-Folgen, die halt ewig lang sind. Aber das ist wirklich für einsame Nächte. Naja, aber eine Sache gab's. Wir haben vor ein paar Tagen so eine Meldung rausgehauen auf Facebook, dass in diesem Hurricane Irma in Mexiko, ist es in Mexiko? Ja. Dass da jetzt auch Haie mit drin Karibik rumfliegen. Und dann nach Florida hoch. Das war so eine News-Meldung. Genau, und diese Meldung war natürlich nicht echt. Also wir haben es auf Facebook gepostet, dann kam direkt eine Antwort so, oh Gott, ist das wirklich wahr? Und ich so, nee, ich glaube, das ist ein Fake. Und dann hat die Person nochmal zurückgeschrieben, ja, man kann ja nie wissen, also kann ja auch sein, dass es stimmt, aber nein, das ist wirklich Fake. Ist das wirklich Fake? das glaube ich nicht nur, dass es Fake ist, sondern das ist... Ich fürchte, dass es Leute gibt, die das wirklich glauben. Also der Regisseur von Sharknado hat da ein paar Sachen retweetet, die das zumindest nahelegen. Und heute habe ich irgendwas gelesen von irgendeiner Behörde in Florida, die dazu aufruft, eben nicht in den Sturm zu schießen. Das sei nicht gut. Besser nicht. Und auch keine Kettensägen hochwerfen wahrscheinlich. Andererseits gibt es wohl tatsächlich so, dass der Hurricane eine ganze Menge Wasser aufsaugt, um das mitnimmt in die Stadt. Also in Florida sind schon einige Städte überflutet und es gibt Bilder vom Meeresgrund, der trocken liegt. Möglicherweise sind da auch ein paar Tiere mit hochgeschwemmt worden, aber die werden dann schon tot sein, wenn sie unten wieder ankommen. guck mal, und das würde ja auch nur funktionieren, so ein Sharknado quasi, wenn der Hai vorwärts reinfliegt, weil wenn er rückwärts genau, dann fliegen kann er würde, nicht atmen. Das wäre ja, dann erstickt er. Womit wir unseren Money Gag wieder dabei haben. Chapeau an der Folge Stelle. Erwähnt. Respekt, das ist wirklich gut, wie du das durchziehst. Ich wollte noch sagen, wenn ich hier so ein bisschen schniefe zwischendurch, ich bin etwas erkältet. Ich habe eben noch meine Nase freigemacht. Ich hoffe, das hält über die 1,5 Stunden jetzt hier. Ja, sonst schniefst du nochmal und dann schneide ich das so nachher raus. Vorweg. Kriegen wir alles zurecht. Okay. Gut. Passt schon. Alles klar. Dann kommen wir zum Film, oder Kommen wir zum Film, oder was? Das ist eine sehr gute Idee. Ich fange mal damit an, dass ich den Klappentext vorlese. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Genau. Abgeschottet auf einer Insel experimentiert der zwielichtige Wissenschaftler Dr. King mit menschlicher DNA. Dabei scheint ihm ein entscheidender Durchbruch bei der Krebsheilung gelungen zu sein. Mitarbeiter eines großen Pharmakonzerns reisen auf die Insel, um sich von Kings Experimenten ein Bild zu machen. Schon bald machen sie eine erschreckende Entdeckung. Eines von Kings Forschungsergebnissen ist eine höchst aggressive Kreuzung aus Hai und Mensch. Und die Kreatur hat großen Appetit. In der Tat. Ein verliebtes Pärchen findet eine offenbar verlassene Insel mitten im Pazifik. Sie werfen den Anker ihres Segelboots und holen sich im Wasser eine Abkühlung. Ihre letzte, denn sie werden leider von einem Hai gefressen. Auf dieser Insel befindet sich ein Labor, in dem sich Dr. King, Dr. Cross und Dr. Katja Medvedenko in einem Labor befinden und Experimente untersuchen. Sie haben durch Genmanipulation etwas geschaffen, was, Zitat, mehr Hai als Mensch ist und Dr. Cross einen Finger abbeißt. Dr. King hat seinen alten Arbeitgeber, die Firma Feather Biotech, eine Nachricht zu bekommen und Proben seiner Genmanipulationsexperimente. Whitney Feather, der Chef des Ladens, ist interessiert an den Ergebnissen, plant eine Anreise schon für den nächsten Tag und lässt bis dahin Amelia Lockhart, die Abteilungsleiterin Forschung und Entwicklung, alle Beteiligten briefen. Wie ich bereits erwähnte, hat King ein paar Hauptbestandteile der Formel weggelassen. Aber wenn es das ist, wofür ich es halte, könnte er das Stammzellenrätsel gelöst haben. Und was genau ist das Stammzellenrätsel? Stammzellen sind Zellen, die keinen bestimmten Zweck dienen. Das heißt, das Ziel ist es, sie zu den Zellen zu machen, die du gerade brauchst. Zum Beispiel, um Herzzellen zu ersetzen, die durch einen Infarkt geschädigt wurden. Aber bis jetzt war es noch niemandem möglich, mit einer Stammzelle einen derartigen Vorgang durchzuführen. Und Sie gehen davon aus, King hat es geschafft? Ja, anhand der Daten sieht es so aus. Offenbar forscht King noch an ganz anderen Dingen oder einfach nur auf eine sehr seltsame Art und Weise. In seinem Labor sieht es jeweils so aus, als würde er Menschen züchten. Während eine junge Frau in einen tropischen Versuchsraum gesperrt wird, um Sharkman zur Paarung zu locken, hören wir einen von Kings Tagebucheinträgen, der diesen Eindruck bestätigt. Tagebucheintrag 11. April. Nach scheinbar endlosen Bemühungen habe ich nun das Gefühl, dass mir meine Arbeit den erwünschten Erfolg einbringt, den ich immer für möglich hielt. Gestern schien die von uns verabreichte Injektion Wirkung zu zeigen. All meine Befürchtungen, dass er zu einer geistlosen Fressmaschine degenerieren wird, fangen an zu schwinden. Wenn die künstliche Befruchtung erfolgreich ist, bin ich davon überzeugt, dass das Neugeborene den Schlüssel zur Zukunft der Menschheit besitzt. In den kommenden Wochen erwarte ich, dass er seine höheren mentalen Funktionen zurückerlangt. Die überlegene Stärke eines Hammerhais gekoppelt mit der Intelligenz eines Menschen. Das Besucherteam, bestehend aus Feather, Amelia, ihrem Freund, IT-Leiter Tom und drei unwichtigen Charakteren, reist auf die Insel. Wir erfahren unterdessen im Kings nächsten Tagebucheintrag, dass er tatsächlich Frauen züchtet, um Sharkman mit ihnen zu paaren, dieser sich aber wehrt und sie auffrisst. Er möchte aus dem Monster, was er jetzt ist, eine verharmloste Version züchten, um diese Kreuzung gesellschaftsfähig zu machen. Auf dem Boot erfahren wir von Amelia nicht nur, dass sie früher mit Kings Sohn Paul verlobt und dieser an Krebs gestorben ist, sondern auch, dass King schon immer zu dieser Art Forschung geneigt hat. Der Typ scheint ja ein sonderbarer Kauz zu sein. Mir tut er fast ein bisschen leid. Sein ganzes Leben ist zusammengebrochen und die Regierung hat seine Forschung gestoppt. Ja, ich hab's gelesen. Aber die Artikel waren ziemlich dürftig, was den Grund betrifft. Er hat experimentiert mit der Kreuzung von Rassen durch künstliche Befruchtung. Ich hoffe, er hat die Versuche an Tieren durchgeführt. Der Empfang auf der Insel ist angespannt. King hat während seiner Zeit bei Fedders Firma laut dessen Aussage diese fast in den Ruin getrieben. Außerdem ist IT-Leiter Tom heute mit Amelia zusammen, die ja nun kurz vor der Hochzeit mit Kings Sohn stand. Zu allem Überfluss haben die hochmodernen Satellitentelefone der Besucher keinerlei Empfang. Um die Stimmung aufzulockern, lädt King zu einem Willkommensbarbecue am Strand. Dort wird nicht nur ein dreiöckiges Schwein gegrillt, sondern auch noch eine interessante Entdeckung gemacht. Jetzt weiß ich wieder, wer sie ist. Wer? Die Frau da drüben. Das ist Katja Medvedenko. Sie wurde letztes Jahr in Prag verhaftet. Weshalb? Angeblich hat sie genetische Mutationsexperimente an Menschen durchgeführt. Netter Ort, an den du mich gebracht hast. Die anschließende Präsentation der Forschungsergebnisse ist eine bizarre Vorführung. King beginnt seine Vorstellung, zur Verwunderung aller Anwesenden, mit einem Referat über Haie. Diese werden niemals krank, haben insbesondere niemals Krebs und leben angeblich über 200 Jahre. Danach gibt es allerhand Wissenswertes über DNA-Mutationen und wie er es geschafft hat, mutationsfähige Stammzellen zu züchten. Ich bin kein Biologe, irgendwie so war das. Sein Ziel war es, Krebs an einem Menschen zu heilen. Hier wird's interessant. Mein Objekt hatte Nierenkrebs im Endstadium. Die neuen Zellen zu züchten war einfach, aber unglücklicherweise hat mein Versuchsobjekt sie abgestoßen. Ich meine, egal wie viele Zellen ich injizierte, sie wurden alle zerstört und dann begriff ich es. Ich musste mit Zellen experimentieren, die im Grunde immun gegen Krebs waren. Haifischzellen. Dann habe ich eine Kreuzung aus Haifischstammzellen und menschlichen Zellen gezüchtet. Nachdem sich die molekulare Struktur stabilisiert hatte, ging der Krebs in komplette Remission innerhalb von 2 Wochen. Soll das heißen, Paul lebt noch? Ob er lebt? Oh ja. Aber es ist viel mehr als das. Eben, er lebt nämlich nicht nur, er ist auch noch Sharkman. Der Schock ist groß, vor allem da King direkt im Anschluss an die Präsentation nicht nur die Besucher einsperrt, sondern auch noch Paul auf sie ansetzt. Der ganze Besuch war also nur eine Falle als Teil eines größeren Plans. Die Gruppe kann über einen Luftschacht und das Dach zunächst fliehen, doch sie kommt nicht weit. Sie befinden sich nun mal auf einer Insel und King ist gut vorbereitet. Tagebucheintrag 15. April. Ich glaube, dass Pauls Fährtensucher bei seinem letzten Kampf beschädigt wurde. Meine Gäste sind nach ihrem ersten Zusammentreffen vor meinem Sohn geflüchtet. Ich habe meine Männer angewiesen, sie gehen zu lassen. Das ist ein Test für Paul. Wenn er nicht herausgefordert wird, wie soll er dann lernen? Ich hoffe, dass Pauls Erinnerungen an Emilia ihn zur Paarung animieren. Außerdem stimuliert die Jagd nach meinen Verrätern seinen Intellekt. Ich bin überzeugt, wenn sie erst tot sind, wird seine Entwicklung in Richtung menschliches Wesen mehr und mehr voranschreiten. Ihre Bemühungen zu flüchten sind vergebens. Sie haben nicht die geringste Chance. Ich habe ein kleines Vermögen investiert, um das sicherzustellen. Nun beginnt das große Tauziehen auf der Insel. King hat sehr viele Männer mit offenbar militärischem Hintergrund engagiert, um sein Projekt möglichst sicher zu halten. Die Besuchergruppe versucht zunächst, zu ihrem Schiff zu gelangen, was natürlich fehlschlägt. Bei dem Versuch wird Halbstatist Bernie schwer von Sharkman verletzt. Der Weg geht also zurück in die Station, um zu versuchen, seine Verletzung zu behandeln. Fedder und seine ziemlich dämliche Freundin Julie machen dabei nicht mit und trennen sich von der Gruppe. Sie wollen lieber einen Punkt finden, an dem ihr Satellitentelefon Empfang hat. Bei diesem Versuch verliert Fedder jedoch sowohl sein Telefon als auch seine Geliebte, die im Wald auf den ebenfalls ausgebüxten Sharkman trifft. Die Gruppe um den verletzten Bernie schafft es letztendlich ins Gebäude, allerdings ohne den Verletzten, denn dessen Blutspur hat Sharkman angelockt und damit sein Ende eingeläutet. Drinnen finden die drei den Leichenraum voll mit jungen Frauen. Sie untersuchen die Körper und dann die Computer, an denen Emilia eine interessante Entdeckung macht. Offensichtlich hat diese Kreatur ein Problem mit Stickstoff. Und was hat das zu bedeuten? Haie besitzen Nervenzellen, mit denen sie elektromagnetische Felder orten können. Sie nutzen sie, um auf der Jagd ihre Beute zu finden. Was hat das mit Stickstoff zu tun? Menschen können Stickstoff nicht so schnell verarbeiten wie Haie. Warst du schon mal tauchen? Wenn wir hochkommen, müssen wir allmählich den Druck vermindern. Dadurch werden wir vom überschüssigen Stickstoff befreit. Die Stickstoffmenge ist bereits viel zu hoch. Dass seine Ampullen noch funktionieren, ist ein Wunder. Gut, und was passiert, wenn der Stickstoffgehalt zu hoch ist? Es könnte ihn möglicherweise in einen Schockzustand versetzen. Oder er könnte explodieren. Wie auch immer, das könnte vielleicht der Schwachpunkt dieses Ungeheuers sein. Während Alleskönner Tom den Leichenraum zu einer Falle für spontan auftauchende Feinde umgebaut hat, wird Solokünstler Fedder draußen im Wald von Kings Leuten aufgegabelt und in einem Jeep abtransportiert. Als der Wagen auf Sharkman trifft, steigen nur die beiden Wächter aus, um sich von Sharkman fressen zu lassen. Fedder bleibt lieber im Auto und fährt davon. Schlauer Bursche. Dr. Medvedenko ist zur Überraschung des Zuschauers nicht mehr einverstanden mit Kings Methoden und kündigt. Draußen feiern nicht nur Fedder und seine Leute eine kleine Reunion, sondern werden ab jetzt auch von Dr. Medvedenko unterstützt. Das erklärte Fluchtziel ist der Hubschrauberlandeplatz, denn Fedder war bei der Army und kann daher Hubschrauber fliegen. Kings Männer tauchen auf und beim folgenden Gefecht stürzt Dr. Medvedenko die Klippen hinab, mehr oder weniger direkt in das Maul von Sharkman unten im Wasser. Dieser scheint recht schnell zu Fuß zu sein, denn in der nächsten Szene, als die restlichen 4 Überlebenden Richtung Hubschrauberlandeplatz fliehen, wartet er schon im Wald und bedient sich an Jane, die wie aus dem Nichts einen juckenden Virus auf der Haut hat und zur Linderung natürlich ins Wasser geht. Oh mein Gott! Ich halte nicht mehr aus! Oh mein Gott! Ich halte nicht mehr aus! Jane, nein! Das Wasser wird Jane, nicht ins Wasser! Wir werden versuchen, dir zu helfen! Bitte hol sie da raus! Kommen Sie, wir müssen zum Landeplatz! Flucht, halten Sie endlich den Mund! Kommen Sie, gehen wir, verschwenden noch Zeit! Lassen Sie mich los! Greif meine Hand! Jane, greif endlich meine Hand! Hören Sie, Mister, solange ich Sie bezahle, sage ich, was gemacht wird! Ich habe gesagt, Sie sollen den Mund halten! Bei dem Versuch, Paul als Sharkman einzufangen, wird nun auch der seltsame Dr. Cross selbst Opfer des Monsters. Einer der Wachmänner, die alle gleich aussehen, schafft es jedoch, Sharkman zu überlisten und bringt ihn zurück in sein Becken im Labor. King sieht die Geschehnisse offenbar als einziger etwas anders als die anderen und ist ganz stolz auf seinen Sohn. Haben Sie eine Ahnung, wie lange er da draußen war, Eric? Nein, aber wir haben ein Problem. Er ist bis jetzt noch nicht dazu fähig gewesen. Er entwickelt sich weiter. Er hat Kraus getötet. Aber er tat es in voller Absicht. Mit seinen Händen. Genau wie ein Mensch. Mein Sohn. Mein Sohn ist noch da drin. Doktor, Sie sind auf dem Weg zum Landeplatz. Und wofür bezahle ich Sie? Schaffen Sie sie her! Ja, Sir. King scheint unfassbar reich zu sein. Jedenfalls hat er eine ganze militärisch ausgerüstete Armee, die inzwischen gegen nur noch 3 der Besucher kämpft und auf unterhaltsame Weise diesen Kampf auch noch spektakulär verliert. Die 3 Überlebenden schalten das komplette Alpha-Team aus und finden ihren Weg zum Hubschrauber. Der Film ist an dieser Stelle eigentlich mehr Kriegs- als Hai-Film und man hat auch den Eindruck, als ob alle Mitarbeiter von Fedder Biotech erstmal eine militärische Kampfausbildung genossen haben. Insbesondere IT-Leiter Tom gleicht mehr Rambo als einem Nerd. Trotz totaler Zerstörung sämtlicher Maschinerie gelingt die Flucht im Helikopter im letzten Moment nicht. Emilia wird zu Kings nächstem Versuchobjekt, mit dem sich Sharkman paaren soll. Fedder wird ebenfalls gefangen genommen, doch Tom schafft es zu entkommen. Er schafft es, zu dem verlassenen Segelboot zu schwimmen, welches dem Pärchen aus der Anfangsszene gehörte, und sich dort zu bewaffnen. Im Labor unterrichtet King seine beiden Gefangenen noch davon, was er als nächstes vorhat und warum Emilia dafür wie geschaffen ist. Was haben Sie vor? Meinen Sohn zu retten. Das war ein Kinderspiel. Es war mir möglich, seinen Stammzellen mit Hai-DNA eine neue Bestimmung zu geben. Aber jetzt ist es mein Ziel, die menschliche Rasse in eine ganz neue Spezies weiterzuentwickeln. Und das durch deine Hilfe. Wieso ich? Was habe ich damit zu tun? Die neue Eva. Die Menge der Pheromone, die nötig ist, um Pauls Interesse zu wecken, führt zu irreparablen Schäden bei der Schwangerschaft. Aber du hattest einmal eine ziemliche Wirkung auf meinen Sohn. Diese Kreatur ist nicht Paul. Geruch weckt unseren stärksten Sinn. Bei nur einem Hauch, einem Duft. Könntest du nicht dieselben Resultate im Labor produzieren? Ich kann ja nur begrenzt arbeiten. Ich kann Spezies kombinieren, aber leider kann ich sie nicht paaren. Für den Zeugungsvorgang brauche ich eine Gebärmutter. Du hast doch nicht vor, mich zu schwängern. Nicht ich. Sondern er. Um für das kommende Experiment Sharkmans Sexualtrieb nicht zu behindern, muss er wohl aber erstmal seinen Blutdurst stillen. Und dafür wird kurzerhand Fedder geopfert. Tom ist inzwischen wieder am Land, im Gebäude und bis auf die Zähne mit selbstgebauten Chemiewaffen behangen. Wir erinnern uns da an seine Theorie mit dem Stickstoff. Er stürmt in das Labor, während Sharkman Paul seinen Vater und seine Wachen attackiert, während er eigentlich seine Ex schwängern soll. Das Finale ist in vollem Gange und wie immer erzählen wir nicht, wie es ausgeht. Bravo. Was für ein großartiger Film. Ja. Was für eine Sensation. Es ist wirklich sensationell. Auch wenn es teilweise wirklich mehr Kriegsfilm als Hai-Film ist, aber das geht voll ab. Ja, der hat einfach alles, was man braucht, bis auf Bikini-Babes tatsächlich. Das ist korrekt. Dass die fehlen, aber die hätten auch überhaupt nicht reingepasst. Na, am Anfang, ne? Die erste Szene, da ist halt diese Perle. Ja, die sieht doch ganz das gut stimmt. aus. Das ist mir übrigens eingefallen, Prost, oder aufgefallen, dass die, während die Kamera so um das Boot herumfährt, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen des Segels stehen. Also in dieser romantischen König der Welt-Haltung stehen sie mal Steuerbord, mal Backbord. Kleiner Schnittfehler an der Stelle. Ja. Geht schon gut los. Also Schnittfehler ist auch kurze Zeit später, als die vom Dach runter wollen mit diesen, mit diesem Tau aus selbst aus hier aus den Pullis, aus ihren Hemden, ne? Genau, und das müssen ja erstmal viel mehr Hemden sein, als sie eigentlich anhaben. Und als er das Dach runterguckt, sieht man schon eine Einstellung, wo King die beobachtet in seinen ganzen Kameras. Ja. Und da hängt das Ding schon. Ach, naja, das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Ich war aber noch bei diesem Pärchen, denn bei denen ist tatsächlich sehr hölzern synchronisiert worden, ganz im Unterschied zum Rest vom Film. Und ich glaube, dass der Typ die Stimme von Tarzan ist, von TKKG. Nein. Glaube ich. Oh, das muss ich gleich sofort noch nachprüfen. Aufgefallen ist mir übrigens, also mir anhören, vorhin erst bei den Ausschnitten jetzt, dass Fedder die gleiche Stimme hat wie Captain Picard. Das müsste mir eigentlich auffallen, sowas. Warte mal. Aber wenn man nicht dran denkt, dann merkt man das wahrscheinlich teilweise gar nicht. Wo war denn das? Jane? Man wundert sich ja oft, wie viele Stimmen eigentlich von den gleichen Leuten gesprochen werden. Und man das auch gar nicht merkt. Ich spiele nochmal den Einbruch. Mein Paradebeispiel ist immer... Achte nochmal drauf. Mach mal. Ich glaube, es ist dieser hier. Kommen Sie, wir müssen zum Landeplatz! Flucht, halten Sie endlich den Mund! Kommen Sie, gehen wir verschwinden und halten Sie mich eindeutig. Greif meine Hand. Wir müssen zum Landeplatz, war exakt... Jean-Luc Picard. Er müsste halt mal eine Phrase aus Star Trek. Das wäre gut, ja. sagen. Das Ding ist, wenn ich an Captain Picard denke, habe ich leider eine ganz andere Stimme im Kopf. Weil ich in meinem Leben viel zu viel Zeit damit verbracht habe, sinnlos im Weltall zu gucken. Und Picard nicht nur... Entschuldigung, ich habe mir mal einen Flens aufgemacht. Vater, Junge. Ja. Kaffee, Junge, echt jetzt? Scheiße. Also so kenne ich ihn halt. Das ist die Stimme, die ich im Kopf habe, wenn ich Captain Picard sehe. Los, mach es, Junge, sonst bastet. Ich krieg dir deine fiese Schnauze aus der Fresse. Fun Fact, Jörn kommt übrigens von da, wo das aufgenommen wurde. Und wenn man auf einer Party ist, wo Jörn ist und wo sein Bruder ist, kann man richtig geil schwätzen. Das stimmt. Weil wir halt den Slang auch so ein bisschen drauf haben. Und das wird immer besser, je mehr mein Bruder in meiner Nähe ist, weil so aus dem Stegreif kriege ich es nicht immer ganz genau hin. Hast du mir das erzählt oder deinem Bruder, dass dieses Autohaus wirklich existiert, was ihr da? Ja, das war, kann echt gut gewesen sein. Also in der einen Sinnlos im Weltall-Folge, kurzer Kontext für unsere Hörer, kriegen die nämlich einen Anruf in der echten Folge vom Starfleet Command, und in Sinnlos im Weltraum meldet sich das Autohaus Walder Knebel. Sie haben die 50.000 Lichtjahre Aktion, Inspektion, noch zu machen. Richtig. Herrlich. Gott, ich finde das... Vor allem, das ist halt das Schöne, weißt du, wenn du nach Siegen reinfährst, gibt es so diese eine Einfallstraße, wo die meisten Leute reinfahren, und dann kommst du wirklich am Autohaus Walter Knebel vorbei. Und das ist so eine Hommage, die dann sofort stattfindet. Ja. Oh, großartig. Und da kamen wir über, keine Ahnung, ob er das war, weiß ich nicht. Ja, mutmaßlich war es vielleicht. Aber kann sein, weil das sind echt gute Synchronsprecher, das kann natürlich schon sein. Das stimmt, die sind wirklich gut. Also bis auf diese Anfangsszene. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, Details. Ich finde, es ist aber auch umso schwerer darauf zu achten, wenn man diese Zusammenfassung schreiben muss. Weil du dann ja eigentlich was anderes zu tun hast. Ja, man muss auch andauernd pausieren. Also ich pausiere den Film, um nachzukommen. Ja, ich auch. Und da ist man hat irgendwie 1000 Sachen gleichzeitig. Du willst ja noch die Notizen machen über die Auffälligkeiten, die dir auffallen. Also es ist schon viel Arbeit. Ja, genau. Also deswegen gucke ich den Film auch meistens zweimal. Also wirklich einmal nur für die Zusammenfassung und einmal nur für Notizen. Wenn jetzt meine Zeit... Dafür hätte ich zum Beispiel keine Zeit, glaube ich. Das klappt auch nicht immer. Ich versuche das immer. Und gerade bei diesem Film waren in den ersten 30 Minuten so viele Informationen. Ja. Also ich habe jetzt wirklich die Zusammenfassung auch wirklich brutal zusammengekürzt, ne? Also das ist, eigentlich passiert ja noch viel mehr. Also wirklich viele Infos und viele kleine Details, die man noch erwähnen könnte. Ja, es soll ja noch was übrig bleiben. zum selber gucken. Ja, na sicher, sicher. Ja. Was ich sehr schön fand, erstmal der Satz natürlich, die Krönung der Haivolution. Ja. Das war einfach ganz fantastisch. Und dass es halt so Klischee-böse Wissenschaftler-Typen sind. Alle drei, ne? So vollkommene Skrupellosigkeit, die machen Menschenversuche. Das ist selbstverständlich, werden da irgendwelche Leute komplett ohne Betäubung auf diesem OP-Tisch festgeschnallt und aufgeschnitten. Die werden einfach kommentarlos in dieses Gewächshaus geführt, wo dann der Sharkman lauert, um die aufzufressen. Wo kommen die ganzen Frauen her? Ja, genau. Und dann natürlich dreht sich auch jemand um und sagt, ja, tötet die Männer, aber bringt die Frauen zu mir, die brauchen wir noch. Das und diese Sicherheitsmenschen sagen dann auch, ja, alles klar, so machen wir es. Ja, völlig super klischeehaft, genau wie die, wie viele Leute sie heute haben, ne? So drei wilde Wissenschaftler und dann eine Horde von unfassbar ausgebildeten Leuten. Die, die übrigens, wie ich finde, wirklich alle gleich aussehen. Also ich habe teilweise dachte, ah, der ist jetzt tot und in der nächsten Szene steht er wieder im Raum, aber es scheint ein anderer zu sein. Aber ich fand es ja, der hat eine Doppelrolle. Ja. Ja, nee, er war ja, hatte zweimal den gleichen gespielt. Oh, achso, du meinst der Schauspieler, ja. Ja, ja. Ja. Oder, also vielleicht waren es auch Klone. Der Planet, der Klone. Womit wir wieder bei Sinnlos im Weltall wären. Genau. Und wie großartig war dieses Jeskia-Handy? Ja, Wahnsinn. Ein fantastischer Moment, als wir denn das allererste Mal geguckt haben. Das ist 1000 Jahre her. Da saßen wir mit 7, 8 Leuten im Raum, haben diesen Film geguckt, haben uns tierisch gefreut und auf einmal musste ich unfassbar anfangen zu lachen und alle gucken so, was ist mit dir los? Und dann sag ich, ja, spul mal 30 Sekunden zurück und dann machst du mal Pause. Und da war halt dieses riesen Ziegelstein-Handy, auf dem ganz groß oben drauf steht, Jeskia. Das, also da hatten sie mich, das war, da habe ich mich in den Film verliebt. Fantastisch. Vor allem, abgesehen von diesem wunderbaren Wortwitz, kommt das hin mit der Zeit? So von dem von der Haptik des Telefons? 2000, wann war das? 2002? Ist das nicht 2005 gewesen? Oder mal? Weil ich frage mich immer, wenn in Filmen Handys vorkommen, ob das zeitgemäß ist. Weil das ist so ganz oft, dass es nämlich nicht so ist, finde ich. Ja, genau. Dass sie irgendwie noch alte Schokoriegel da, Candybars haben. Obwohl es schon längst ganz andere Geräte gibt. Also die Fassung, die ich jetzt hier habe, die ist von 2007 und dann stimmt es auf gar keinen Fall. Nee, ne? Naja. Wie auch immer, ist auch egal. Sehr schön fand ich in dem Zusammenhang auch, dass im Angesicht des Todes einfach alles an diesem ITler hängen bleibt. Ja. So, weißt du, der Typ ist halt nicht nur der Admin, sondern das ist halt auch der Lebensretter von allen. Aber Emilia muss ihm halt auch alles zehnmal sagen. Die Waffe, Tom, schnapp dir die Waffe, die Waffe. Das fand ich so großartig in diesem, als sie, ne, in diesem Besprechungsraum da waren, nach der Präsentation. Mhm. King flutet den Raum und lässt seine Gorillas da, die auch völlig unreflektiert einfach in den Raum ballern. Echt? Und dann, die könnten alles treffen. Genau. Und in dem Moment, so im letzten Moment, rennt einer raus, bleibt mit der Knarre an der Tür hängen, die fällt runter und Tom soll sich offenbar die Waffe greifen. Schnallt's aber nicht sofort, erst nach 30 Sekunden schreien. Fantastisch. Aber sonst, ist er, ich sag's ja immer wieder, IT-Spezialisten sind die wahren Alleskönner. Genau. Gibt's irgendwas, was er nicht kann? Ich meine, er steht in diesem Leichenraum. Also, nee, von vorne. Es fängt ja damit an, dass er bei dieser Präsentation von diesen Stammzelleninformationen von King, also noch bei der, in der Biotech-Firma, mit im Raum sitzt. Mhm. So, wo ich mich frage, warum? Warum? So, dann reist er mit, wo ich mich frage, warum? Weil er ist einfach nur der Chef der Admins, so. Ja. Also, so wie ich das kenne, sind IT-Leiter nicht diejenigen, die viel auf solche Reisen gehen. Es sei denn, sie sind die Freunde der Leiterin Forschung und Entwicklung. Ja, richtig. Vielleicht hängt das zusammen. Ja, vielleicht. Ja, sicher hängt das damit zusammen. Aber es ist für den Inhalt des Films nicht wichtig, dass er IT-Leiter ist. Überhaupt nicht. Es wird einfach nur erklärt, wer er ist. Genau. Und warum er da am Anfang in diesen Raum kommt. Das ist eigentlich alles. Also warum er den Rechner reparieren will da. Das ist, sonst müsste er für alles, was er macht, müsste er nicht IT-Leiter sein, sondern irgendwie, keine Ahnung. Ex-Marine. Peter Lustig auf Drogen. Also wirklich so ein Typ, der alles kann. So genau. Wirklich auf seine Art und Weise. Auch wie er in diesem Leichenraum dann plötzlich, während die da durch den Computer browst, irgendwas zusammenmixt, sodass jemand, wenn er die Tür aufmacht, in Flammen aufgeht. Ja. Wahnsinn. Und er wusste einfach alles. Und er hört so, Stickstoff, alles klar. Dann greife ich hier zum Dünger. Fette Waffe. Genau, richtig. Da muss ich dir in meiner IT-Karriere noch ein bisschen vorlegen, bis ich sein Level an allgemein bin. Ja, also deswegen bist du eben nicht der Leiter der IT. Nee, leider. Dann hast du auch noch nicht gelernt, wie man mit Chemiewaffen und automatischen Sturmgewehren den Server verteidigt. Nee. Oder was? Gegen die Fachanwender. Genau. Die einfach nur wütend sind. Oh, herrlich. Wunderbar. Ich fand schön, wie man den Verlauf des Films, auch ich finde ihn wirklich spannend und gut gemacht, ne? Aber der Verlauf des Films ist wirklich so vorhersehbar wie ein Busfahrplan, weil man wartet ja nur darauf, dass zum Beispiel Vetters Freundin, dass die stirbt. Oder dass die beiden Leute, deren Aufgabe nicht genannt wird, hier Bernie und Jane, dass die auch draufgehen. Doch, Bernie ist doch, Bernie weiß ich nicht, aber Jane ist doch die Juristin oder sowas. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und Bernie macht die Finanzen. Ah, woher weißt du das? Der soll ganz am Anfang eine finanzielle Produktion machen oder Projekt. Ach, wo er da angelabert wird. Ja, okay. Na gut, mein Fehler. Genau. Aber trotzdem ist sonnenklar, wer das überleben wird. Also bei Vetter war ich noch so ein bisschen, ob der es schafft oder nicht. Aber bei allen anderen war klar, dass die irgendwie draufgehen. Ja, da stand schon Opfer. Wirklich, aber gerade bei dieser Perle von dem Chef war nur die Frage der Zeit. Genau. Vor allem, die ist doch auch so geil. Also die Schauspielerin von diesem Blondchen, ne, die hat meinen größten Respekt. Mhm. Weil wie die auf Stöckelschuhen durch den Wald läuft, das kann nicht jeder. Das muss man erstmal können. Das stimmt. Also ich würde mich da ein bisschen schwerer tun. Weil du auch ein bisschen schwerer bist. Ey, hast du mich gerade fett genannt? Aber wahrscheinlich ist das. Was auch super funktioniert, sind einfach so Sachen wie Zeitbezüge. Ne? Im einen Moment sind sie da in dem Sumpf auf der Flucht und dann sagen sie, hey, wir müssen da lang. Und zack, Bildschnitt und sie stehen irgendwie mitten auf der Klippe. Ja. Und Sharkman ist auch schon da, der schnellste Hai-Mensch der Welt. Oh, gut, der einzige, aber. Genau. Was wir gar nicht besprochen haben, war dieser Versuch, mit dem Segelboot zu fliehen, weil das halt einfach so viel. So dicht ist von der Story her. Aber da gibt es einfach eine schöne Szene. Mit dem Motorboot, also liegt dieses Boot, bitte? Richtig, mit dem Motorboot, genau. Das liegt irgendwie vor so einem Steg und IT-Leiter Tom will schon mal so auskundschaften, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind. Klettert so außen an dem Steg hoch, um drüber zu peilen. Und es ist halt genau die Seite des Stegs, auf dem auch das Boot liegt. Also die müssen ihn gesehen haben eigentlich. Ne? Aber er hat dann genug Zeit, alles auszuspähen, alles klar, dann klettern sie auf das Boot und oben steht einer drauf, der sieht aus wie Captain Igloo. Ja, richtig. Und zwar hundertprozentig. Ich glaube, das ist er. Ja? Die haben gerade einen Werbespot gedreht. Genau. Und ansonsten ist niemand auf dem Boot oder nur noch irgendwie so ein Hiwi oder was. Und auf dem Steg selber sind zwei Securities. Das heißt, die können also gemütlich auf das Boot zuschwimmen, draufklettern und die Mannschaft überwältigen. Captain Igloo schießt aber noch in die Luft und die Sicherheitsleute auf dem Steg tun das einzig Logische und ballern mit ihren Kalaschnikows völlig unreflektiert ein, dass das Boot zu lauter Klump. Super geil. Treffen nix. Ja? Völlig unnötige Zielfernrohroptik. Keiner hat was davon. Aber das fand ich gut. Das fand ich richtig. Aber die hämmern ja wirklich ohne Ende drauf, als hätten die einen noch so ein Auszubildenden, der noch neue Patronengurte ranbringt. Ja, hatten sie ja aber. Ohne Ende. Also ich glaube, in so einem Magazin sind, weiß ich nicht, 25 Schuss oder so höchstens. Ja, 30 oder so. Ja. Die hatten sie in den ersten 10 Sekunden durch. Ja, locker. Ich habe auch nicht verstanden, warum die da so maßlos draufballern, weil eben der Captain Igloo und seinen 1 bis 2 Leute, die alle immer in 10 Sekunden Zeitversatz erst aus der Kabine rauskamen, noch drauf waren. Das waren ja auch ihre Verbündeten, ja, denke ich mal. Oder waren das? Ja. Aber warte mal, wo sind denn eigentlich die Leute, die da hinkutschiert haben? Weil erstmal sind die mit 2 Booten gekommen, glaube ich. Und die wurden ja gefahren. Also die haben sich ja alle unterhalten auf der Hinfahrt. Das heißt, da muss ja noch ein Captain Igloo gewesen sein, der die da hinfährt. Oder war das der und wurde bekehrt? Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach Kings Leute waren. Auf dem Boot. Ach, die sie abgeholt haben. Die haben die abgeholt und dann zur Insel gekarrt. Und dann sind zwei Boote wieder zurück und er war halt irgendwie, was weiß ich, die Privatjacht von King. Ja. Ja, da ist was dran. Auf dem Rückweg verliert Bernie sein Bein oder halb zumindest. Das sieht furchtbar schlecht aus, weil sie es halt einfach nur so nach hinten abbinden und dann blutige Kleiderfetzen runterhängen lassen. Und er, also, aber sie machen es relativ geschickt, weil man das Bein einfach nicht mehr sieht. Sie halten es immer irgendwie aus dem Bild. Aber er stellt sich halt auch ganz furchtbar an. Und dann im Dschungel habe ich mir aufgeschrieben, Schlingpflanzen durchschneiden mit dem Jeskia Überlebenshandy. Das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch irgendwas mit dem, wolltest du auch bei Bernie noch auf irgendeinen Punkt hinaus jetzt, deswegen habe ich ja so, nee, gesagt. Bitte. Nee, gar nicht. Es war ja einfach nur klar, dass er dann, dass, ich meine, sie gehen dann nur zum Haus zurück und begeben sich in eigene Gefahr, weil er verletzt ist. Und kaum sind sie beim Haus, sagen sie, ja, den können wir jetzt nicht mitnehmen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie diese Tür aufkriegen. Und während sie das machen, rennen sie auf einmal alle rein, die Tür geht zu und Sharkman schnappt sich Bernie. Also das hätten sie auch 10 Minuten früher haben können. Ganz genau, da hätten sie nicht da reingehen müssen. Wahr. Aber einige Szenen waren wirklich teilweise auch so konstruiert. Also zum Beispiel, das hat mich am meisten aufgeregt, weil ich das nämlich eigentlich sonst den Fluss ganz okay fand. Aber die Szene mit diesem plötzlichen Juckreiz, ja, ne, wo sie plötzlich Pickel hat und was nicht alles und unbedingt ins Wasser muss, das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Das wirkt so wie eine schlechte Idee, die man hatte, weil man irgendwie diese Jane noch... Ja, genau, wie kriegen wir die jetzt ins Wasser? Nicht losgeworden ist. Ja, wie muss die weg? Und dann hat sie plötzlich überall im Körper solche Fusteln da. Wird auch nicht wirklich gezeigt, wo die herkommen. Ne? Die sind auf einmal einfach da. Nur sie rennt einmal gegen so eine Brennnessel und dann ist und dann war es das. Völlig beknackt. Also das war total bescheuert. Das stimmt. Naja. Nee, nee, nee. Und hier, du hattest ja eh noch den zeitlichen Bezug angesprochen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich nur ein Sharkman gibt, weil so schnell, wie der an anderen Orten ist, ja, das kann eigentlich können das nur mehrere sein. Er ist unten, wo hier Dr. Kalaschnikow da runterfällt, ja, in die ins Meer, dann ist er direkt da und gönnt sich die Alte. Und wirklich gefühlt 3 Minuten später sind die wieder in dieser Tropenlandschaft im Wald und dann ist er da hinter so einem Baum und guckt. Also, oder? Ich bin sicher, dass es nur den einen gibt, weil ja auch, also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es da mehrere gibt, darüber hinaus. Ja, na sicherlich nicht, aber trotzdem. Es ist, ja eben, es ist halt, wie du schon sagst, viele Sachen sind halt auch einfach wahnsinnig konstruiert und die müssen da halt so stattfinden, damit dieser Film einigermaßen funktioniert. Genauso, wenn die hier Dr. Fedder entführen da oder im Jeep abtransportieren, da fahren sie irgendwie um eine Kurve und der Security-Mensch sieht irgendwie aus 50 Meter Entfernung bei voller Fahrt das kaputte Jeskia-Handy auf dem Waldboden liegen und sagt, halt an, was ist das? Ja. Ja, natürlich muss der nur anhalten, damit Sharkman die verputzen kann. Richtig. Und übrigens, diese Szene, wo sie Auto fahren, da ist doch einmal so ein bisschen Slow-Mo oder so ein bisschen was von weiter weg und die fahren so über so einen so relativ hügeligen Boden und die drei Inders im Auto rütteln so derbe hin und her. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber die schütteln sich so dermaßen durch, das sieht so richtig albern aus. Aber in der gleichen Einstellung, wenn sie dann sozusagen von vorne durch die Windschutzscheibe filmen, sitzen sie total entspannt. Ja, ganz, ganz genau. Ganz im ersten Moment fallen die halt aus dem Auto raus und dann ist davon nichts mehr zu hören. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie damals beim A-Team. Wenn das A-Team auf den Straßen von L.A. unterwegs war mit ihrem coolen Bulli, saßen alle tierisch entspannt und gechillt in diesen Sesseln und nur B.A. am Steuer so, immer schwer am Lenken und am Rumpeln. Das war unglaublich. Der hatte die kaputteste Sitzfederung von allen. Genau. Das, also die sehen aus wie diese Gangsterkarren, wo man die so mit Hydraulikfedern hinterher hoch und runter bouncen lassen kann. Genau. So sehen die aus. Shake it. Völlig krank. Und dass sie ihren Gefangenen nicht festhalten. Also die beiden steigen aus, lassen sich fressen und er so, ja alles klar, Schlüssel steckt noch. Ciao, ist Leute. Ist nie ihr Trottel. Richtig dumm. Oh Gott, das ist dumm. Ansonsten sind diese Typen ja echt, also die ganze Armee da, hat ja eine riesige Armee, wie bezahlt er das alles? Sonst sind die ja ganz gut ausgerüstet. Nicht unbedingt mit Gehirn, aber... Ich habe übrigens noch ein Zitat mir aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, ich habe nicht dazu geschrieben, wer sich da unterhält, aber eine sagt, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Und die Antwort ist, oh mein Gott, sie wird doch wohl nicht tot sein. Das war der beste Dialog von allen. Also mit Sicherheit mit diesem Blondie, was da auf Heels durch den Wald läuft. Ist dir aufgefallen, wie praktisch King eigentlich überall seine Kameras hat? Ja. Also er sieht ja alles mit seinen Bildschirmen und die sind immer genau im richtigen Winkel aufgestellt, die Kameras. Ja. Was für ein Zufall. Das hatten wir bei Shark Week zuletzt, ne? Ja, da waren auch da überall Kameras. Da saß er die ganze Zeit da, ne? Ja, und er hat die ganze Zeit nur von seinem Büro aus alles verfolgt. Jeden Schritt. Ach so, und Whitney Fedder war 3 Jahre in der Army und kann deswegen einen Hubschrauber fliegen. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, Leute, da hättet ihr euch doch wenigstens 3-10 Jahre draus machen können. Ja, klar. Das ist doch Quatsch. Aber wenn du, wie alt ist der? Mitte 50? Wenn du dann schon 13 Jahre in der Army warst, dann bist du nicht mit in dem Alter Chef von so einem Laden, oder? Naja, wenn er den doch gegründet hat. Mit 16 mangels Alternative zur Army, da Biotechnik studiert oder irgendwas und dann eine Firma gründen, kann klappen. Und Hubschrauber fliegen gelernt. Mhm. Und was war mit diesem Cross los? Dr. Cross, der so ein bisschen, kriegt diese Hand abgebissen. Genau, ne? Richtig. Er sieht so ein bisschen aus wie der Glöckner. Immer mehr wie der Glöckner. Ja, danke, ist ja fast gleichzeitig gesagt, sehr schön. er sieht immer mehr. Also am Anfang steht er noch aufrecht und gibt dem Typen noch so ein bisschen Paroli. Und er immer mehr bückt er sich, immer grauer wird es. Hat er eine Blutvergiftung von einem abgebissenen Finger oder was? Ich glaube, Blutverlust. Das ist total merkwürdig. Ich finde es, weiß ich nicht. Ich hab das nicht verstanden, was mit dem los ist. Das kann keiner verstehen. Und du anscheinend auch nicht. Nee, richtig. Und die letzte Anmerkung, die bei mir auf der Liste steht, ist, als Emilia auf der Liege liegt und er ihm ja, dann spritzt er ihr ja irgendwas. Und sie hat halt so einen wahnsinnig dünnen Arm, so ein ganz feminin weiblich und dann kommt er mit dieser riesen Spritze und die Nadel verschwindet komplett in dem Arm. Das heißt, er hat sie wahrscheinlich durchbohrt. Und dann sprüht er seinen Spritzeninhalt da irgendwie auf den Fußboden. Ich habe ja noch eine Sache stehen. Der Film ist ja, wie gesagt, eigentlich ganz gut gemacht. Aber warum müssen sie denn kurz vor Ende nochmal unbedingt einen Hubschrauber in Höchstgeschwindigkeit, also in Vorspurgeschwindigkeit landen lassen? Und das auch noch so auffällig, weil es war alles cool. Alles war gut. Es war wirklich alles tippitoppi, ne? Und dann ist da so ein Heli, bumm, gelandet. Genau. Die Szene ist viel zu lang, lass doppelt schnell laufen, ist egal. Ja, genau. Andere Szenen sind nicht viel zu schlimm, weil sie viel länger und dadurch viel schlimmer. Das aber stimmt. Nein, gut, egal. Was ich total großartig fand an dem Film, einerseits so Sachen wie, dass sie halt irgendwie echte Explosionen drin hatten. Was viele andere Filme ja so mit CGI lösen wollen, das geht nie gut. Aber am Ende, in den letzten Szenen, haben sie nochmal richtig schlechtes CGI ausgepackt. Also da hat man dann gesehen, warum sie echte Explosionen genommen haben. Weil die künstlichen sahen nicht besonders gut aus. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber ja, die allerletzte Szene ist wirklich eine Katastrophe. Also sie konnten wahrscheinlich das Gewächshaus nicht in die Luft jagen. Nee, war nur gemietet. Genau. Und aber auch total geil, diese Idee, CGI und Plastikmonster zu mixen. Dass du halt in diesen Bewegungsszenen eine ganz okaye CGI hast. Und immer wenn sie irgendwie mit dem Vieh interagieren, dann hast du halt wirklich so diese Plastikpuppe da. Wo man auch deutlich erkennt, ja, das ist Plastik. Ja, auf jeden Fall. Aber sie haben sich auch relativ viel Mühe gegeben, dass man das Monster wirklich nur, ich sag mal, im Ganzen sieht, wenn es gerade alleine ist. Ja. Also wenn es auf dem Bildschirm auftaucht oder was. Sonst siehst du ja nur mal die Flosse oder was nicht alles. Und mal nur das Auge. Und dann in den Kampfszenen ist sowieso viel zu viel Heckmeck, dass man erkennen könnte, was das für ein Gerät eigentlich ist. Ja. Aber es wirkt halt total wie Hannibal Smith, wenn der sein Seemonster gespielt hat in seinem Gummianzug da steckte. Haben wir den durch. Insgesamt cooler Film. Ja. 88 Minuten FSK 18, zumindest in der Fassung, die mir hier vorliegt. Und ein absolutes Schmankerl. Oh ja, bei mir auch. So ein fetter Aufkleber drauf. Das? Der sieht aus wie selbst gemacht, aber stimmt wohl. 18, Mensch. Untertitel Deutsch steht ja auch drauf. Stimmt aber nicht. Hat bei mir nicht funktioniert. Echt, du guckst das mit Untertitel? Nein, aber ich habe mir für die für das Intro, da sagt er doch irgendwas von Svirna Morgaran als der große Hammerhai und ich wollte wissen, wie man das schreibt. Du verdammter Fuchs. Da habe ich Untertitel angemacht, aber hat nichts gebracht. Zumindest am Rechner kamen sie nicht auf. Nee, nichts. Dödüm. Pech gehabt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Shark News. Es gab High Alarm auf Mallorca. Ja, genau. Diesmal in echt. Vor ein paar Wochen ist ein Blauhai am Strand von Iletis geschwommen und hat die Besucher dort erschreckt. Und einen Tag später wurde er dann am Nachbarstrand Cala Major ebenfalls gesichtet, oder vielleicht war es auch ein anderer, war nicht ganz klar. Und der wurde halt auch recht früh entdeckt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Tier dann später gefangen und eingeschläfert. So habe ich es auch verstanden. Was ich ein bisschen traurig finde, weil das ja erwiesenermaßen eigentlich gar nicht so gefährliche Tiere sind. Insbesondere der Blauhai. Ja, der oder? Schon, aber doch, die kommen normalerweise. Der Blauhai ist gerade gefährlich, ne? Insgesamt gilt, ja. Haie sind die unsere Angst. Freunde. Genau. So oder so ähnlich lautet das Fazit eines Artikels aus der Zeit. Und der Autor sagt, die Angst vor Haien hat viel mit der Hybris des modernen Menschen zu tun. Dabei könne er ein erstaunliches Wesen entdecken, dessen Verlust für die Meere unersetzlich wäre. Haie sind eindeutig nicht die hirnlosen Fresh-Maschinen, als die sie in der Vergangenheit dargestellt wurden. Und ihre Auslöschung würde eine Kettenreaktion hervorrufen. Verschwinden die Haie aus den Meeren, geht den marinen Nahrungsketten das obere Ende verloren. Kleine Raubfische, die zuvor von Haien gefressen wurden, könnten sich dann vermehren und die wiederum fressen die Bestände zum Beispiel von Jakobsmuscheln ab, mit dem Ergebnis, dass die Muschelfischerei eingestellt werden müsste. Zum Beispiel. Ja, genau. Da gibt es einen sehr langen Artikel auf Zeit.de, wo so ein Typ halt erzählt, so eine Geschichte erzählt, wie er früher Angst vor Haien hatte und das im Laufe der Zeit rausgefunden hat, dass es alles Quatsch ist. Weil diese Angst vor Haien sehr menschengemacht ist. Und natürlich die Filme, die wir alle gucken, von vornherein ja sowieso, aber auch grundsätzlich relativ unrealistisch sind und auf einer unrealistischen Angst beruhen, dass Haie nämlich sofort alles fressen, was in den Weg kommt. Und für unser Bio-Gleichgewicht. Kann man sagen. Dass es dafür auf jeden Fall sehr wichtig ist. Wann hatten wir über diese Geschichte gesprochen mit den Schwertwalen, die Haie jagen? Ist noch nicht so lange her, ne? Also entweder letzte oder vorletzte Folge, aber das ist halt auch schon ein paar Monate her. Aber ich hatte es berichtet, genau, dass da vor Südafrika Schwertwale gegen Haie kämpfen. Genau, da gibt es jetzt irgendwie noch einen neuen Artikel. Offenbar haben die Schwertwale es dann nur auf ein paar der Haiorgane abgesehen. Die haben 4 Haie an der Küste gefunden, die keine Leber hatten oder so. Total abgefahren. Ja, krass. Vor so sezierende Chirurgen da, die Schwertwale. Traut man denen eigentlich gar nicht zu, ne, wenn man die so sieht. Nee. Dann sind wir auf dem besten Weg zu Sharknado 5. In den USA ist er natürlich schon gestartet, am 6. August, glaube ich. Das heißt, wir können eigentlich so Ende Oktober damit rechnen, dass er bei uns an den Start geht. Und es gibt schon Trailer und Fotos und ganz viele Cameo-Auftritte. Wir werden da ein bisschen was verlinken. Ich glaube, das ist jetzt am einfachsten. Ja, glaube ich auch. Ja. Also das alles vorzulesen bringt nichts. Das meiste sind Fotos und Bilder. Und der offizielle Full-Length-Trailer ist auch da. Der übrigens extrem geil ist. Ich habe ihn mir eben vor der Folge nochmal angeguckt, um es aufzufrischen. Der ist fantastisch, der ist phänomenal. Und man erkennt auch richtig, wie die sich alle immer weniger ernst nehmen und schon selber sagen, was das für ein Quatsch ist, tatsächlich. Und also auch sehr klamaukige Szenen werden in diesem Trailer gezeigt, finde ich. Die Shark Week von Discovery Channel bringt uns wieder neues Futter. Alles noch ohne Starttermin in Deutschland, aber es klingt alles sehr großartig. Achtung, festhalten. Es kommen Mississippi River Sharks. Ein Unwetter schwemmt Haie in den Mississippi. Trailer Park Shark. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ein Unwetter schwemmt einen Hai in einen Trailer Park. Wunderbar. Toxic Shark. Ein genmanipulierter Hai, der Säure versprüht. Land Sharks. Menschliche DNS in Haien. Auch schön. Das ist so ein bisschen Super Shark-mäßig, finde ich. Ja. Empire of the Sharks, also nochmal Waterworld mit Haien, kommt am 22. September. Five-Headed Shark Attack, dazu nachher mehr. You Can't Survive the Five. Finde ich total krass. Großartig. Und zu guter Letzt Sharkenstein. Nazis bauen aus toten Monsterhaien die ultimative Killerwaffe. Das ist so großartig, herrlich. Natürlich sind es Nazis. Wer sonst? Oh Gott, das ist eine so großartige Liste. Und wieder ein Beweis dafür, dass dieser Podcast nie aufhören wird. Niemals. Großartig. Ich hoffe, dass ganz viel davon nach Deutschland kommt, denn einen Starttermin haben wir ja schon und ich habe heute den Trailer von Five-Headed Shark Attack gesehen, noch auf Englisch, aber es ist fantastisch, du drehst durch. Spoiler Alert, na? Der kommt in der TV-Vorschau noch hervor. Ach, Unsinn. Ja. Dann ist er auf dem besten Weg. Mhm. Das ist ja doll. Aber werden wir nicht sehen können, weil es Sci-Fi ist, aber dazu später mehr. Immer das Gleiche. Five-Headed Shark Attack im Trailer. Ich habe nachgezählt und habe gedacht, Moment, das sind doch nur 4 Köpfe. Und in der nächsten Sekunde springt das Vieh aus dem Wasser und der Schwanz schwingt so nach vorne und da ist auch nochmal ein Kopf. Und damit frisst er dann jemanden. Oh nein. Sensation. Nein. Aber dann müsste der hintere Kopf doch ersticken. Ja, eigentlich schon. Ja. Zumindest mit Atemproblemen zu kämpfen. Das ist eine Mutation. Genau. Ich habe gelesen, dass John Hurt, der Vater aus Kevin allein zu Hause und der Trunkenbold aus Sharknado 1, der ist gestorben leider. Der hatte wohl, ich weiß es nicht mehr, Krebs oder sowas. Auf jeden Fall ist er gestorben. Das ist eine sehr traurige Nachricht gewesen. Der ist 72 Jahre alt gewesen. Ja. Krebs ist ein Arschloch, ne? Es steht gar nicht fest, ob es Krebs ist. So. In dem Artikel, den ich gelesen habe, stand nur, dass es noch untersucht wird. Aber ich werde parallel mal googeln, weil das auch schon 2 Monate her ist, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Und während du die nächste Shark News vorliest, gucke ich, woran er gestorben ist. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab in Hannover ein ziemlich großes Starkregenereignis mit Überschwemmungen und diesem ganzen Vieh und Fu. Und da gab es einen, sagen wir mal, hämischen Artikel von Übermedien von Stefan Niggemeier, der zeigte, wie N24 auf ein Twitter-Foto reingefallen ist, auf dem ein Hai zu sehen ist, der vor einer Rolltreppe rumschwimmt. Und da sagte die Moderatorin, sie wüssten noch nichts Genaues und würden mal einen Reporter schicken, der das überprüft. Und dieses Bild taucht halt immer mal wieder auf, wenn es irgendwo zu Überschwemmungen kommt. Das ist ein Fake, das ist mindestens 4 Jahre alt. Und das kann man eigentlich wissen und vor allen Dingen kann man relativ leicht rausfinden, ob das stimmt oder nicht. Und stellt sich raus, es war aus dem Zusammenhang gerissen, denn der ganze Beitrag zeigt, dass sie über irgendwelche lustigen Tweets gesprochen haben, die sich zu dem Starkregenereignis da entwickelt haben und sie hat das einfach ironisch kommentiert. Nur wenn man natürlich diesen Ausschnitt alleine nimmt, dann sieht es so aus, als wäre N24 ziemlich dumm. Ja. Aber das ist doch immer so, dass solche Sachen aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ja. Dann haben wir noch ein lustiges Video im Internet gefunden, wo ein Hai, wo irgendwie so eine Leute sind irgendwie am Fischen oder am was, am Tauchen oder was, und da ist so ein Hai, der plötzlich auf das Boot raufspringt. Hast du das gesehen? Ja, doch, das kam von dir. Verlinken wir auch, das ist ganz witzig aus. Und dann als, noch vorletzte Shark News, glaube ich, jemand hat in seinem Blog eine Anleitung veröffentlicht, wie man einen Sharktopus häkelt. Nerd mit Nadel nennt sich derjenige oder diejenige und der hat da eine sehr ausführliche Anleitung. Wäre das nicht was für deine Frau? Kann die das nicht? Die hat jetzt im Urlaub wieder mit Häkeln angefangen, aber sagt auch von sich so, sie hat alles verlernt. Ah, schade. In diesem Artikel ist die Zeichnung von dem Ergebnis das Großartigste. Die ist nämlich alles andere als detailliert. Da ist einfach nur ein Hai mit so Tentakeln und ein Pfeil auf die Augen und da steht böser Blick und ein Pfeil auf die Zähne steht gefährliche Zähne. Ja. Ist gut. Klares Briefing auf jeden Fall. Dann gibt's noch als letztes einen Artikel aus dem Schleiboten. Wer ihn nicht kennt, das ist die, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag hat ja so eine Zeitung für Schleswig-Holstein und dann jede Region hat nochmal so einen eigenen Lokalteil und jede Region hat auch einen eigenen Namen der Zeitung und in Kappeln und Umgebung ist das der Schleibote. So, mein Bruder hat mir einen Artikel geschickt mit so einem, also wirklich so ein 12-Zeiler mit einem Bild von einer Frau. Da ist nämlich so eine Wissenschaftlerin, die sagt... Ich bin unsicher, die sieht aus wie Marie-Louise Marian. Also ist sie, oder Beimer aus der Lindenstraße. Ich glaube nicht, dass sie dazu gehört. Also nicht. Ja, auf jeden Fall ist da so eine Frau auf diesem Foto drauf, ja. Ja, mein Gott. Naja, ach so, der Text ist halt nur um sie rum, vielleicht ist sie wichtiger als der High-Text. Auf jeden Fall steht in diesem Text, das ist das Wichtigste daran, dass Haie für den Erhalt der Korallenriffe an den Küsten Australiens enorm wichtig ist. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin schon erzählte von den, oder was du erzählt hast, von dieser Kettenreaktion. Nämlich die, ja, im Prinzip ist dieselbe Information, dass nämlich Haie sich von den kleineren Raubfischen ernähren, die wiederum die Korallen auffuttern oder sowas. Und wenn die kleinen Raubfische weg sind, weil die Haie die auffressen, dann ist das gut für die Korallen. So. Also dieselbe Information aus Amerika und aus Australien. Nur sie stand halt im Schleiboden. Das ist für mich natürlich absolut Weltklasse. Vielen Dank da an meinen Bruder, der mir das geschickt hat. Sehr gut. Der wahrscheinlich längste Shark News Blog, den wir jemals hatten. Aber es hat sich gelohnt. Wahrscheinlich wegen der längsten Pause, die wir jemals gemacht haben. Auch wieder wahr. Abgesehen von der Pause zwischen Episode 2 und 3. Aber das ist was anderes. Das ist was völlig anderes, genau. Das war der Staffelwechsel. Richtig, genau. Gut. Jo, das war eine Menge. Denke ich auch. Dann ganz schnell noch die High Alarm TV Vorschau. Ich mach mal Free TV. Ja, gute Idee. Da gibt es einen Eintrag. Und zwar für den 23.09. um 22 Uhr auf Tele 5 gibt es Summer Shark Attack. Wunderbar. Großartiger, ja. Film. Haben wir ja hier auch schon besprochen. Zeit. Der einen enormen Spaß gemacht hat. Ja, und dann kommen wir zum Pay-TV. Da haben wir am 25.09. um 20 nach 9 Uhr morgens, am 27. um 4.20 Uhr morgens und am 30.09. morgens um 4:30 auf Sci-Fi Zombie Shark. Kann ich auch nur sehr empfehlen, wenn man denn Sci-Fi hat. Am 28. September um 20.15 Uhr, am 30.09. um 23.30 Uhr und am 4. Oktober morgens um 4:45 Uhr ebenfalls auf Sci-Fi der eben schon erwähnte Five-Headed Shark Attack. Und dann haben wir noch am 8. Oktober nachmittags um 10:05 Uhr auch auf Sci-Fi Ice Sharks. Ich muss mich mal darüber informieren, ob das Sci-Fi Probeabos gibt. Ja. Weil in der Zeit habe ich Urlaub. Und bisher nicht so viel vor. Alter Fuchs. Und an dem einen Tag, wo Five-Headed Shark Attack läuft, habe ich sogar Geburtstag. Ich glaube zwar nicht, dass ich an meinem Geburtstag um 4:45 Uhr morgens Five-Headed Shark Attack gucken möchte, aber ich hätte die Gelegenheit dazu. Ja, was denn sonst, Junge? Naja, schlafen zum Beispiel. Ach, Details. Ich habe da auch Geburtstag. Ich hätte sogar zum Rausfeiern 23.30 Uhr könnte ich den auch gucken, wenn es das denn gäbe. Ach, können wir so nah aneinander Geburtstag, das wusste ich auch nicht. War mir auch nicht klar. Man lernt nie aus. Nie. Johann. Probeabo here we come. Genau. Wenn da irgendjemand was weiß, sagt gerne Bescheid. Ja, also wir freuen uns da über Hinweise. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch über eine großartige 27. Folge. Die habt ihr jetzt gerade gehört, sie war fantastisch. Ihr werdet uns da sicherlich zustimmen. Lieber, hoffentlich. Mein Lieber, vielen Dank. Ja, das hat gut Spaß. Sehr gerne. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Nicht so weit raus sind, dann ist wie immer die Devise. Und wir hören uns dann jetzt tatsächlich wieder in 4 Wochen. Das will ich hoffen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.